Kannst du mir den Hammer mal geben, Jan? Oder wollen wir? Ja, hier. Wie ist der Hammer? Wollen wir die Bilder da anhängen? Die Bilder aus unseren hier vergangenen glorreichen Tagen? Ja, nee, wo wir noch glücklich waren. Hier, häng mal, mach mal, mach mal. Alles klar. Oh Mensch, das ist alles so neu gerade. Ich bin noch ganz aufgeregt. Ganz neues Studio, das ist ganz neu, alles ganz ungewohnt. Oh, wir waren so lange weg. Die neue Sendung wird sicherlich wahnsinnig anders als die andere. Ich habe auch herzlich willkommen. Ich glaube, das wird jetzt alles ganz anders. Wir müssen aber erstmal hier aufbauen. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig, liebe Freunde da draußen. Hallo, Fest und Flauschig ist der Name unserer neuen Sendung. Wir haben uns so lange Gedanken darüber gemacht. Wir haben richtig Werbeagenturen, Meinungsforschungsinstitute beauftragt, um diesen neuen Namen sich auszudenken. Und es ist wirklich, kommt bei allen Zielgruppen fantastisch an. Ja, Fest und Flauschig. Ja, wir haben nämlich alle großen Werbeagenturen in Deutschland angeschrieben. Heimat hat gewonnen, glaube ich, oder hat Jung von Matt gewonnen jetzt? Ich weiß es nicht mehr genau. Jung von Matt zusammen mit dem Goldenen Hirschen, die haben das zusammen gemacht, weil wir so große Dickschiffe sind. Hier sind Olli Schulz und Jan Böhmermann zum allerersten Mal auf einer anderen Plattform und es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Also viele, es werden weniger sein als vorher. Wir haben so ein bisschen wieder uns zurückgekämpft zu den Eliten. Ne? Wir sind nicht mehr diese Mainstream-Fuzzis. Und ich bin auch froh darüber. Wir waren nämlich eigentlich nie Mainstream. Wir gehörten da gar nicht hin. Am Ende hatte ich das Gefühl, es waren zu viele Leute mit dabei. Das war wie, weißt du, wie als Westernhagen anfing, Stadien zu bespielen. Ja. Da wurde es auf einmal scheiße. Westernhagen ist so ein Typ, der ist so ein Typ für 5000er Hallen. Und drüber wird's schlecht. Und ne? Das Problem war auch dann irgendwann, kam Gerhard Schröder zum Konzert von Westernhagen, weil er auch, also jetzt Fangirl und Boris Becker. Und wenn die irgendwann bei uns hier im Studio stehen, wenn wir eine Sendung machen, dann können wir sagen, das ist das Ende der Sendung besiegelt eigentlich, oder? Ja, und es war fast soweit. Also bei der ARD am Ende, jeder Intendant wusste, wer wir waren. Und da haben wir beide gedacht, verdammt nochmal, wir müssen mal einen neuen Schritt nach vorne machen, mal so ein bisschen gucken. Weißt du, ich habe das Gefühl, das haben wir auch in der Sendung ja schon öfter thematisiert, früher als die Sendung noch Sanft und Sorgfältig hieß und ganz anders war, haben wir das öfter thematisiert, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind irgendwie mit der gesamten Gesellschaft in so eine Art Sackgasse reingefahren. Wir stehen vor so einer Wand und irgendwie geht's nicht weiter. Und da haben wir uns beide gedacht, verdammt nochmal, da muss man, wenn es nicht weitergeht, da muss man eben manchmal selber Initiative ergreifen. Absolut. Weißt du, es wartet keiner auf uns und holt uns ab und sagt, hier, ihr beiden Genies, euch bringen wir jetzt mal ein bisschen nach vorne. Das muss man schon selber machen. Und das kann man vielleicht mal direkt zu Beginn erzählen. Die große Legende, dass wir abgeworben wurden von diesem neuen Anbieter Spotify, ist nichts anderes als eine Legende. Ja. Weil Olli Schulz und ich sind Hand in Hand im Januar diesen Jahres, ohne da irgendjemand zu kennen, bei Spotify ins Büro gelaufen und haben gefragt, ey, gebt ihr uns 150 Euro mehr als die ARD, dann kommen wir zu euch. Und? Ja. Und sie haben es tatsächlich, na erstmal, eine muss man auch erzählen, zuerst haben sie den Sicherheitsdienst geschickt, weil wir so verlottert aussahen, wollten die uns erstmal wieder wegschicken. Und dann haben wir gesagt, nee, wir sind Jan und Olli und dann kamen wir ins Gespräch mit denen. Und dann gab es tatsächlich eine Vereinbarung, unglaublich, oder? Also dass es Leute gibt, die noch Interesse an uns haben, das habe ich lange nicht mehr gedacht bei ARD, also dass da noch irgendwie Interesse ist. Ja, wir wollen jetzt, also ich will jetzt gar nicht, lass uns da nicht so drauf rumhacken und nicht doch, so doch, ich so muss, ey, Jan, sorry, ganz ehrlich, ich hack da heute ein bisschen drauf rum. Das muss ich einfach machen, weil da einfach Legendenbildung sind, die einfach nicht stimmen. Dass wir beide uns kennengelernt haben 2012 beim Sommerfest und uns unsterblich ineinander verliebt haben. Stimmt also, das? Hat Robert Skopin erzählt leider. Ach, das ist doch liebe Grüße. Bullshit. Ja, Grüße an Robert Skopin. Aber Robert war auch megamäßig sauer, weil ich glaube für Radio 1, also ganz im Ernst, am allermeisten finde ich das schade für Radio 1, weil ich mag den Sender so gerne und immer noch. Ja. Ich habe das Gefühl, dass der Robert war einfach echt sauer, der war mega sauer. Ja. Und überleg mal, der war so sauer jetzt. Muckefuck und Susanne, die sind alle da geblieben und irgendwie so ein bisschen anders ist es schon. Also nee, ich auch hab, komisch irgendwie. Jetzt fang ich gleich an zu heulen. Wir haben neun Muckefuck jetzt. Ja, wie heißt denn? Unser neuer Muckefuck ist Hank und Konstantin sind unsere neuen Muckefuck. Und Sue. Und Sue. Ja. Ey, Sue. Und die ist Sue auch schon da? Sue sitzt da gerade. Ganz einfaches Mädchen vom Land. Im Gummistiefeln sitzt sie. Ja? Ganz einfacher. Aber die macht das, glaube ich, auch ganz gut, weil die hat einfach nichts zu verlieren. Und die anderen beiden sehen wirklich aus, als wenn die gerade runterkommen vom Trip auf vom Berghain, so ein bisschen so. Aber es könnte interessant werden. Ich würde die erstmal alle nicht vors Mikro lassen. Also die sicherheitshalber. Wir müssen auch den Fame upgraben, Alter. Die haben eine Plakatkampagne, die haben Plakate gehängt. Wie lange haben wir bei der ARD gebettelt, dass die eventuell mal irgendwie ein bisschen Werbung für die Sendung machen? Und kaum bist du bei so einem neuen Anbieter da von der New Economy, auf einmal ist ganz Deutschland voll mit deiner Fresse. Ich habe so Fotos geschickt bekommen von Leuten von Unis und so. Das ist ja echt mega geil. Aber eine Sache müssen wir mal kurz feststellen, also klarstellen. Ja. Wir haben diese kleine popelige Sendung ja angefangen vor 3 Jahren mal, weil wir Bock aufeinander hatten und quatschen wollten einmal die Woche. Wir haben das ja nie aus Geldgründen gemacht, sondern weil wir Bock drauf hatten. Das war ja der einzige Grund, warum wir es gemacht haben. Und auf einmal wechseln wir jetzt oder hören auf, was für mich immer klar war, dass ich das nicht ein Leben lang machen werde. Also man braucht ab und zu einfach Bewegung und dann wird da überall drüber berichtet. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit dir zusammen, Jan. Das auf einmal ja, kann sein. Ich glaube, weil du natürlich, also du warst in den Schlagzeilen, weil du bist erwischt worden beim Kaufhausdiebstahl. Wie damals Wynonna Ryder, stimmt's? Genau, wie Wynonna Ryder habe ich mir ein paar Damenschlüpfer bei Karstadt in der Mieterwarenabteilung geklaut und wurde dabei erwischt. Megamäßig unangenehm. Nee, lass uns ruhig, Fest und Flauschig, wir sind zum ersten Mal jetzt hier beim neuen Anbieter bei Spotify. Ist alles noch ganz neu, es fühlt sich komisch an. Wir sind auch in so einer App jetzt, man kann uns nicht mal als Podcast runterladen, sondern man muss jetzt die App installieren. Aber ehrlich gesagt, das ist auch das Einzige, was man machen muss. Es ist trotzdem nach wie vor kostenlos und ist, glaube ich, sogar weniger Werbung drin als bei der ARD. Also es darf sich eigentlich keiner beschweren, nur dass ich glaube, die Schweiz ist noch nicht mit an Bord. Aber ich habe mit den Spotify-Leuten gesprochen. Das ist kein Scheiß, Olli. Dicky DuckTales Dickens ist nach wie vor der einzige Raubkopierer, der autorisiert von uns die Sendung rippen darf und bei YouTube reinstellen darf. Hast du das wirklich so lange mit Spotify geklärt? Habe ich. Ich habe da angerufen und habe einer der Kontaktleute heißt Daniel. Den habe ich auch noch nie persönlich gesehen. Der sieht so ein bisschen, ich glaube, die sitzen irgendwo auf der Welt, irgendwie in New York oder in London, wo, keine Ahnung. Habe ich mit dem telefoniert und habe gesagt, pass mal auf, wir haben einen Raubkopierer, den finden wir zwar scheiße und das ist ein illegales Schwein, aber der rippt die Sendung für Leute, die überall auf der Welt sitzen und unsere Sendung hören wollen. Wir haben doch einen Zuhörer in der Neumeier-Station in der Antarktis. Da haben wir Leute, die uns in Neuseeland hören, auf der ganzen Welt. Und momentan ist es, glaube ich, noch so, dass das technisch beschränkt ist. Über die Spotify-App darf man uns nur in Österreich und in Deutschland hören. Aber wir arbeiten daran. Auch die Form des Podcasts, das alles ist noch nicht fertig. Wir machen hier quasi Work in Progress. So, und jetzt nochmal, weil mich wir heute die erste Sendung haben. Mich hat eine Entwicklungshelferin angeschrieben aus Afrika, die auch unsere Sendung hat. Ernsthaft? Ja, die bringt da so kleine Babys jeden Tag zur Welt und dann hört die zum Runterkommen unsere Sendung. Ist das nicht schön? Eine Entwicklungshelferin. Bringt die selber Babys zur Welt? Aber die buddelt da Brunnen, die sucht neue Wasserstellen, die ist da wirklich irgendwo deep in the forest, sage ich jetzt mal. Und dann hört sie unsere Sendung und das finde ich irgendwie cool. Und liebe Grüße, ich glaube, wie hießen die nochmal? Du weißt, wer gemeint ist, also da draußen. Du da am Brunnen gerade. Ja. Ja, liebe Hörer auf der ganzen Welt, wenn ihr das jetzt über Umwege das Ding hört, weil unser Raubkopierer Dicky DuckTales Dickens Duck das bei YouTube reingestellt hat, auch erstmal gut, wir arbeiten daran, dass es alle Leute mitbekommen können und so. Das ist aber alles, das ist alles ganz neu, das ist wie so ein neuer Anzug hier. Die haben wohl irgendwie diese Funktion, dass man jetzt hier Wortbeiträge hören kann. Auch das ist wohl irgendwie neu. Keine Ahnung. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Werbung betreiben, sondern wir sind ja dafür angetreten, unsere Sendung quasi einfach so unter einem neuen Namen so weiterzumachen wie bisher. Naja, und, man kann schon sagen, wir haben jetzt 3 Jahre lang das Radio wieder ein bisschen optimiert nach vorne gebracht mit einer Talksendung und jetzt machen wir das einfach im Netz und bringen so ein bisschen mehr so Internetanbieter ein bisschen nach vorne. Mal gucken, das ist genau wie so ein Top-Manager, weißt du? Der wird irgendwo eingesetzt für ein paar Jahre in irgendeinem Bereich und dann bringt er das Unternehmen nach vorne und dann zieht er weiter. Also wie so ein Hotelmanager auch so. Der fliegt so um die Welt, baut das Hotel auf und so sehe ich mich so ein bisschen auch jetzt, Jan. Als so ein Typ, der irgendwo Entwicklungshilfe betreibt. Also wie die da am Brunnen sitzt, sowas mache ich eigentlich auch. Nur nicht mehr am Brunnen, weil ich einfach schwere alte Beine habe, aber dafür im Internet, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Wie ist das Thema unserer Sendung? Du hast es heute ausgedacht. Ja, Aufbau West, habe ich gedacht, ist das Thema unserer Sendung. Aufbau West. Wir müssen mal ein bisschen, die Karten werden neu gemischt. Wir sind wieder auf einer anderen Plattform da, wir sind aber wieder da. Wir kommen auch nach wie vor einmal die Woche und zwar immer sonntags. Das können sich alle Leute merken. Ich glaube, sonntags mittags oder sowas wird das ausgestrahlt. Das wissen wir alles noch nicht ganz genau, aber ab sofort sind wir auch immer sonntags mit einer neuen Folge da. Das ganze Jahr über, wir machen so ein bisschen Pause, aber nicht so viel. Und Aufbau West ist das Thema und tatsächlich ist es so, wir sind ja aktiv selber zu Spotify hingegangen, weil wir, also ernsthaft jetzt, weil ich hab irgendwann, wir haben so gelästert über Spotify, weißt du das noch? Ja, aber nie in meiner Funktion als Moderator. Das hatte ja auch andere Gründe gehabt, sondern ich hatte mich einfach nie mit Spotify richtig auseinandergesetzt. Hand aufs Herz. Ich bin halt jemand der alten Schule. Ich habe Platten auf Vinyl gekauft und ich habe auch über iTunes, über alles rumgelästert. Für mich war immer so, da bin ich alter Hardliner, Musik gehört auf eine Vinylscheibe und alles andere ist Verrat an die Musik. Ist natürlich auch ein bisschen sehr anachronistisches Denken und auch ein alter Mann wie ich muss sich natürlich ein bisschen weiterentwickeln. Ups, jetzt geht mein Handy an, sorry. Ich habe mich gestern Abend beim Sex aufgenommen, deswegen sorry, das ist jetzt gerade nicht angegangen, es tut mir leid. Mit mir alleine natürlich, aber ich sage dann immer so gute Sachen manchmal, das muss ich aufnehmen. Beim Sex? Ja, beim Masturbieren. Ich sag beim Masturbieren immer so gute Sachen, das sind oft dann die Texte für mein neues Album. Ja, das Olli, ist so. Post-Masturbation, wenn man nämlich nicht mehr im Internet sich Pornos anguckt, sondern einfach sich selber, also mit sich selber redet dabei. Wenn man die andere Figur, also wenn man zwei in ein, ach, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Okay, lass uns über richtig gute Sachen reden. Ja, es ist ein kleines bisschen anders als sonst. Wir können theoretisch jetzt ohne Pause durchreden. Das werden wir aber nicht machen, weil wir nämlich auch noch eine, wir haben eine Playlist eingerichtet. Also die heißt Fidi und Bumsi, heißt die Fest und Flauschig Playlist. Da haben Olli und ich so Songs reingebaut. Und zwischendrin, wenn wir mal ein bisschen absetzen wollen oder wenn wir die Menschen zwingen wollen, sich einen Song anzuhören, dann sagen wir das. Und dann müsst ihr bitte mal kurz zur Playlist wechseln und den Song dann abspielen. Ich würde es jetzt mal direkt, um mal um so eine kleine Unterbrechung einzubauen. Ich würde das wahnsinnig gerne jetzt mal machen. Und zwar habe ich in der Fidi und Bumsi Playlist ganz oben einen tollen Track, den wir früher auch immer gespielt haben, der auch nach wie vor uns begleiten wird. Hermann van Veen, Jemand stiehlt die Show. Und wann passte dieser Text besser als jetzt? Geklaut von der ARD, vom fiesen Kommerz, Spotify. Geschrieben von Robert Pepin. Genau. Jemand stiehlt die Show von Hermann van Veen in der Fidi und Bumsi Playlist. Ihr müsst ja jetzt irgendwie rüberwechseln. Das ist, wie gesagt, alles noch Work in Progress. Wir werden noch besser in allem. Aber jetzt bitte mal hören wir alle gemeinsam diesen Song und sind dann gleich wieder da. Und hoffentlich startet der Podcast dann an dieser Stelle und nicht wieder ganz von vorne. Und selbst wenn, dann hört das halt nochmal an. Ist doch scheiße. Meinst du, das haben die technisch da drauf? Müssen das hier unsere... Nee, das macht, glaube ich, Spotify. Ich bin aber nicht ganz sicher. Das wird aber alles noch. Das wird alles richtig gut noch. Keine Sorge. Ich habe ein gutes Gefühl. Und wir sind wieder zurück. Olli und Janni. Hey. Hallo. Hey. Ja, so. Jetzt Jan, wir haben uns aber lange nicht gesprochen, oder? Ach doch, wir haben uns auch nicht gesprochen. Nee, wir haben uns privat gesehen. Muss man aber direkt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich in dieser Sendung echt ein bisschen auspacke, weil ich habe ja nicht so viel persönliche Sachen erzählt, wie diese ganze Erdogan-Geschichte und so. Und ich habe du weißt ganz genau, in dieser Sendung kannst du das eigentlich kann man das nicht verheimlichen. Aber wollen wir das, Jan, wollen wir das, pass auf, ich habe Folgendes auch vorzuschlagen, ne? Ich habe total viele neue Einspieler gemacht, ich habe auch eine neue Titelmelodie gemacht und so, ne? Wenn wir das heute alles raushauen, ne? Ich kenne das Volk da draußen, egal wie gut der neue Einspieler ist und die neue Musik und so, ne? Die werden sagen, die alten Sachen waren geiler, weil die Leute Gewohnheitstiere sind. Deswegen lasse ich mir noch Zeit. Jedes Mal packen wir hier noch ein bisschen mehr rein. Und ich würde auch an deiner Stelle heute nicht komplett auspacken, sag ich dir erstmal Berater, als dein Berater, sondern alles dass klar. wir nur ein bisschen immer, dass du so einen Satz sagst und nächste Woche wieder einen und so, dass wir die langsam so ranfüttern, damit die dranbleiben. Du musst auf alle Fälle, eine Sache ist wichtig, das braucht, brauchen wir, Cliffhanger. Cliffhanger. Meine Damen und Herren, wie ich mich gefühlt habe im letzten Monat, was hier persönlich in meinem privatesten Umfeld passiert ist, das ist wirklich so unglaublich. Ich erzähle das in dieser Sendung, in diesem Podcast, werde ich das erzählen, aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Aber ich genau kann sagen, so. Aber Olli war auf jeden Fall, du warst auf jeden Fall als in meiner dunkelsten Stunde, als wir haben eine Sendung aufgenommen, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, weiter aufzunehmen, weil das dann doch, ich sag mal so, künstlerisch war das eine geile Nummer, schade, dass ich vor mir war. Persönlich war das doch ein bisschen... war das doch ein bisschen viel Druck auf einmal. Und weißt du, was ich total dreist finde? Im Nachhinein, dass Leute sagen, ja, guck mal, Böhmermann, der Weichei, der jetzt, er steilt aus, aber er kann nicht einstecken. Und wo ich dann immer sage, Leute, Alter, ich bin doch nicht auf Augenhöhe mit der mächtigsten Frau Europas oder der Welt und auch nicht mit einem Staatspräsidenten. Ich bin ein fucking Komiker. Und alles, was ich mache, ich bin der kleine Junge auf der Straße, der oben das, quasi oben Leute mit Steinen beschmeißt. Der Anspruch kann doch nicht sein. Oder Christian Wulff hat gesagt, wenn sich Böhmermann filetiert fühlt, wie soll ich mich dann gefühlt haben, nachdem die Kanzlerin mit mir fertig war. Ich dachte, mit dem wirst du vielleicht mal was. Alter. Ich habe gedacht, mit dem wärst du vielleicht mal was trinken gegangen. Das hätte auch gepasst, Alter, dass ihr so irgendwie zusammen ein kleines Projekt startet. Alter, Christian Wulff war der fucking Bundespräsident. Und ich bin ein scheiß Komiker bei ZDF Neo mit einer Sendung, die 100.000 Leute gucken. Das kann man nicht vergleichen. Ich war nie auf Augenhöhe mit irgendwem von den Leuten, mit denen ich mal unterbreche da ganz kurz. Ich bin auf alle Fälle auf Augenhöhe mit der Kanzlerin, weil wir kaufen den Kuchen in der gleichen Konditorei. Ist kein Witz. Ich wohne am Roseneck. Und da gibt es die Wiener Konditorei. Und da ist Merkel vorgefahren, schon zwei, dreimal. Das wird sich auch immer da erzählt. Merkel kauft da auch ihren Kuchen. Und da kaufe ich auch was kauft Kuchen. Die denn? Was kauft die Eiderbrillen? Eiderbrillen oder so ein Erdbeerkuchen? Oder nee, ich glaube, Frankfurter Kranz. Oh Gott. Von allen Kuchen, die man sich aussuchen kann, ist Frankfurter Kranz wirklich der Schlimmste. Ja, aber eine Sache muss man sagen. Die Wiener Konditorei am Roseneck, die ballert da so viel Rum rein, dass du nichts mehr saufen musst, um breit zu sein. Das ist das Aggressivste, was ich je getrunken habe. Also diesen Kuchen, oh, den hole ich mir heute zwei Stück, danach tanze ich wieder in Unterhose durch mein Wohnzimmer. Das ist so krass, Jan, wirklich. Das ist der derbste Kuchen. Bring ich uns mit. Also wirklich, falls jemand in Berlin wohnt, man kann ja jetzt auch Werbung machen. Der Frankfurter Kranz an der Wiener Konditorei, so viel Alk drin, dass man hier, also die Kinder schlafen richtig gut danach. Also meine Töchter, die pennen. Alter, ganz kurz mal eben, da sagst du was. Wir sind jetzt ja bei einem kommerziellen Anbieter. Können wir jetzt für Joko und Klaas auch McDonald's Werbung machen und so? Ja, dann müssen die das eigentlich nicht mehr machen. Dann müssen die das nicht mehr selber machen. Das ist doch voll super. Ja, das können wir eigentlich alles machen. Ich glaube, wir haben jetzt eine richtige Narrenfreiheit und das ist das Tolle daran. Und es gibt auch nicht. Wirklich? Ja, und es gibt auch nicht mehr diese. Ich glaube, wir haben jetzt Freiheit, wirklich. Das, was wir immer haben wollten. Das ist das, was mich am meisten reizt daran. Auch eine Sache finde ich nämlich auch ganz gut. Weißt du noch, warum ich immer schmatzen musste? Ich wurde immer gezwungen. Das war ja Werbung für Chips. Das haben ja die vom RBB so initiiert. Denn mal Olli, schmatzt doch mal in der Sendung, damit die Leute Bock haben auf Essen und so. All muss diese gar Sachen nicht mehr machen. Muss ich gar nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr essen vom Radio, also vom Mikro zum Beispiel. Und sowas finde ich cool. Dass wir jetzt irgendwie, ich darf wieder Mensch sein. Dass ich mich nicht mehr so, und du auch, Jan. Wir sind nicht mehr diese Handpuppen da. Also wir sind, also Handpuppen sind wir schon noch, aber nicht mehr Handpuppen von diesen Typen da draußen. Wir sind jetzt freie Menschen. Ja, wir sind freie Menschen und wir sind höchstens Handpuppen vom Großkapital. Aber man muss auch mal sagen, ich glaube, das Unternehmen ist, Spotify ist, glaube ich, ein schwedisches Unternehmen. Ja. Das Geld bleibt in Europa. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal grob genug uns erklärt. Ich hoffe, dass trotzdem noch so ungefähr 100 vielleicht oder 200 Leute mit dabei sind. Heute Abend übrigens, meine Zimmerfrei-Folge kommt heute Abend. Heute ist Sonntag und heute Abend ist die Zimmerfrei-Folge von mir. Ich dachte erst, die kommt letzte Woche, aber dann habe ich abends eingeschaltet und da war Markus Lanz da. Ich glaube, die haben die vorgezogen oder so. Meine lief schon vor 3 Wochen. Oder hast du gesehen? Und weißt du, was gesehen? Ich muss mich direkt gesehen? Entschuldigen. Hast du gesehen? Ja. Und wie fandst du? Ja, ich fand das ganz gut. Du hast ja gesagt, du bist so sentimental und das war irgendwie so. Als T.S. Ulo Uhlmann die Lobhudelei gehalten hat, ich war an dem Tag so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon erzählt in der letzten Sanft- und Sorgfältig-Sendung. An diesem Tag war der Todestag einer meiner besten Freunde, der 1999 gestorben ist. Und ich war Trauzeuge bei seiner Hochzeit und ich habe dann auch vorher an den so denken müssen. Und das hat mich wahnsinnig melancholisch gemacht. Deswegen habe ich glaube ich auch die Geschichte da in der Sendung erzählt über den. Der ist am Herzklappenfehler gestorben. Einfach so von einem Tag auf den anderen. Mhm. 29 Jahre. Das hat mich extrem runtergezogen. Und dann kommt Ulo und hält auch noch so eine süße Laudatio, so eine Lobhudelei. Ja. Und dann hatte ich so echt, war ich echt, ich kann es gut retuschieren, ich weiß. Du weißt, ich bin eine eiskalte Sau. Aber ich war extrem emo in der Sendung. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich fand es aber nicht so schlimm, wie du das empfunden hast. Ich fand es eigentlich eine ganz sympathische, angenehme Sendung bei dir. Du warst so ein bisschen mellow, aber eigentlich war das ganz passend. Und eine Sache muss man auch sagen, ne? Sowas wie Zimmerfrei. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Früher habe ich das sehr, sehr gerne gesehen. Das ist ja wirklich einer der letzten alten Dinosaurier der Fernsehunterhaltung, die es jetzt so gibt. Ja. Auch mit diesen Spielen, die leicht sinnlos sind. So, aber das gibt's. Wenn das jetzt noch wegfällt, das gibt's ja. Also was gibt's denn da noch jetzt? Jetzt gibt es eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, das ist die letzte Staffel. Und ich glaube, der letzte Gast bei Zimmerfrei ist tatsächlich Thomas Gottschalk. Haben die mir erzählt. Also der letzte Gast überhaupt von Zimmerfrei ist der große alte Thomas Gottschalk. Cool. Und dann quasi geben sich zwei Legenden die Hand am Ende und verglühen dann so im WDR-Fernsehen. Was ich diese Woche gesehen habe, unglaublich, eine Sendung von Bettina Böttinger. Ihre Meinung hieß die Sendung. Die lief jeden Tag, ich glaube, 3 Tage am Stück. Und das war eigentlich nichts anderes als die Leute, die mal, endlich durften mal die Leute reden. Quasi sowas wie so ein AfD-Parteitag, nur halt im WDR-Fernsehen. Und es war wahnsinnig ziellos. Die Leute haben sich immer nur beschwert. Und ich habe dann irgendwann ausgeschaltet, als irgend so ein entrüsteter Rentner gesagt hat, ja, und die Mitglieder im Landtag von Nordrhein-Westfalen, wissen Sie, was die verdienen? 105.000 Euro im Jahr. Brutto, brutto. Und wir sammeln Flaschen. Und das war wirklich so eine, dem Volk aufs Maul geschaut, so Sendungen, wo ich mich immer frage, warum macht man das? Warum, man weiß doch genau, was das Volk denkt und was das Volk macht. Man muss doch nicht, es geht doch nicht darum, dass man die Leute nicht wirklich immer direkt bei sich zu Hause mit dem Behindertentransporter abholen, also jetzt intellektuell gesprochen, metaphorisch, sondern man kann ja auch ein kleines bisschen mal für die Leute mal ein bisschen was vordenken und den Informationen auch mal so aufbereiten. Aber dann wirklich, das war so ein derber Stammtisch und das habe ich wirklich kaum ausgehalten. Hab's aber trotzdem mit so einer Mischung aus Ekel und Vergnügen dann doch relativ lange geguckt noch. Aber, ich habe Fernseher ausgeschaltet. Ich muss eine Sache sagen, Jan, ich halte mich jetzt vor Medien und so. Also bei mir ist so wieder so Verachtung für alles hochgekommen. Warum warst du eigentlich bei Halligalli letzte Woche? Das wollte ich dich eh mal fragen. Warum hast du denn, haben dich mit Geld gefügig gemacht oder was ist da? Nein, einfach, ey, Jan, du hast dich nicht gemeldet. Wir haben 4 Wochen keine Sendung gehabt. Ich renne zu Hause rum, bin unruhig. Klaas fragt, ist alles in Ordnung mit dir? Ich so, ey, kann ich irgendwas machen? Er so, komm, wir machen Lachen nicht aushalten. War doch ganz witzig, oder nicht? Ja, war ganz lustig. Ich musste auch wirklich lachen. Vor allem, und was hat Nora da gemacht? Die saß auch einfach mit dabei, oder was? Nora Tschirner war da, zufällig. Nein, weil eigentlich, ich hatte das alles, irgendwie war das so, ich hatte das irgendwie verplant, war aber mit Nora verabredet. Ich glaube, ich wollte ihr den Nacho-Teller machen. Wir wollten nämlich irgendwann mal einen Nacho-Abend machen. Hat alles nicht hingehauen mit dem Nacho-Teller. Weil immer irgendwas, weil ich nämlich ein busy Typ bin, nämlich auch. Ich bin nämlich sehr gefragt. Ja. Und dann ist das spontan so gekommen, weil Nora war eigentlich erst dafür angefragt gewesen. Dann hatte sie abgesagt, dann hatte sie doch Zeit. Dann wollten wir Nacho-Teller, dann hatte ich da Zusage. Und so sind wir dann dahin gefahren. So ist das manchmal. Kollegen, aber ohne Nachos, ne? Ohne Nachos, ja. Aber dann habe ich auch natürlich mit Matthias Schweighöfer gedreht. Weißt du, also der, wo ich dich Schweigen. Noch so an, ich hab dich doch noch so angekackt, dass du mit dem so ein Video gezeigt hast. Ich wollte gerade sagen, du warst doch derjenige, der mich hinterher öffentlich gedemütigt hat, am Nasenring durch die Manege gezogen, genau. Weil ich jetzt den, und auf einmal sitzt er da mit Schweighöfer, macht ein Lachen bei ProSieben im Kommerzfernsehen. Und der war auch wirklich total nett. Der Schweigen ist, deine ganzen du hast deine Ideale alle verkauft. Du, alles, womit du angetreten bist, ist weg. Nichts ist mehr das, echt. Also, das hat mir in den letzten Tagen genug Leute auf Facebook geschrieben, das musst du mir nicht noch sagen. Vor allem, Ich wusste ganz genau, ich saß zu Hause und ich wusste, irgendwann platzt Olli die Hutschnur. Irgendwann hält er sich nicht mehr. Und dann irgendwann sehe ich dann nachts bei Facebook irgendwelche Kommentare, wo du die Leute rund gemacht hast, dass sie sich beschwert haben, dass du weg bist von der ARD. Aber das sind auch wirklich dumme Sachen gewesen, die da geschrieben haben. Und manchmal ertrage ich die Dummheit der Menschen nicht mehr. Es tut mir schrecklich leid. Und mal ganz ehrlich, wer uns das vorwirft, von wegen, ja, ihr schreibt, eine Frau hat geschrieben, das war wirklich die dümmste Sache, von wegen, wir waren uns immer treu, also wegen unserem Lied da so, ihr seid euch ja gar nicht treu, ihr geht jetzt zur ARD. Nein, du dumme Nuss, das war ein Ironielied von den Onkels. Das hat nichts zu tun. Ich finde Leute, die sagen, die sind sich immer treu, scheiße, weil kein Mensch ist sich immer treu. Wenn du dich immer treu bleibst, dann bist du ein stumpfer Einzeller, der sich nicht weiter bewegt von einem Fleck. Du, Bewegung ist wichtig im Leben. Selbst Goethe hat gesagt, wer zu den Lebenden gehört, der muss auf Veränderung einstellen. Wirklich. Olli Schulz zitiert Goethe hier im Podcast. Ja, aber auf eine ganz ehrliche Art und Weise. wer das Leben liebt und zu den Lebenden gehört, der muss auf Veränderung gefasst sein. Irgendwie so hat Goethe das gesagt. Ich weiß nicht mehr, schon so lange her, seit wir telefoniert haben. Aber meine Damen und Herren, drücken Sie mal ganz kurz auf Pause, gehen Sie mal in die Fidi und Bumsi Playlist und spielen jetzt mal bitte Gustav Ganz von den Beginnern, die übrigens Ende August ein neues Album releasen. Und ich habe über meine Kontakte gehört, dass das neue Beginneralbum gigantisch werden soll. Und zwar mega gigant. Ich will jetzt nicht die Erwartungen zu hoch schrauben, aber ich glaube, das wird, du findest es scheiße, ne? Du Nö, ich bin mega aufgeregt. Hier, Gustav Ganz, Beginner vom Blast Action Heroes. Meinst du, wird so gut wie die letzte Jan Delay-Platte, die Rockplatte von ihm? Ja, auf St. Pauli brennt noch Licht, hier ist lange noch nicht Schicht. Sagt der Mann, der mir Udo Lindenberg empfiehlt. Hier sind Gustav Ganz von den Beginnern, wir sind gleich wieder da. Wir machen doch mit Jan Delay die Sendung weiter. Ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Ja, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt. Ja, und ihr kriegt auch wieder, hier ist Fest und Flauschig, die neue Unterhaltungssendung auf Spotify. Fest und Flauschig, die neue Unterhaltungsshow. Sagt man eigentlich auf Spotify oder in Spotify? Auf. Ich finde, mit unserem norddeutschen Dialekt ist Spotify, geht auch echt gut von der Lippe. Finde ich auch, Spotify. Du. Spotify. Ja, ist egal. So, willkommen zurück, hier sind Olli Schulz und Jan Böhmermann. Moin, es ist Sonntag, wir sind immer sonntags da. Und heute zum ersten Mal bei Fest und Flauschig. Ja, dann die ganze, Woche. Und dann, die ganze Woche zu hören. Ich habe deine Fernsehsendung noch gar nicht geguckt. Wie waren die? Du bist doch jetzt war ganz gut. Erstes Comeback im Fernsehen. Böhmis Comeback im Fernsehen. War so ein bisschen Druck auf dem Kessel, kann man schon sagen. Also ich habe ja so ein paar, extra so ein paar Vorabäußerungen, habe ich so Facebook-Livestream gemacht oder Periscope, um mal so ein bisschen zu gucken, wie so die Lage ist und so, mich mal so ein bisschen rauszuwagen. Weil das haben übrigens viele nicht verstanden, das verstehen auch viele Leute allgemein nicht. Das ist tatsächlich bei mir, ich bin jetzt nicht schizophren, aber es gibt in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Nämlich auf der einen Seite der Künstler, hier, der, weißt du, der es alles mega lustig findet und dem es auch scheißegal ist, wenn er vom türkischen Staatspräsidenten verklagt wird und so, und der kalte Fisch. Und auf der anderen Seite gibt's die Privatperson, die, ich sag mal so, schon viel mitgemacht hat, aber ich sag mal, die Luft wird dann doch ein kleines bisschen dünn, wenn abends die Polizei bei dir an der Tür klingelt und dann sagt, wir müssen sie mal kurz hier rausholen, weil wir um ihre Sicherheit besorgt sind. Und dann dann wird es auf einmal so unmittelbar und so nah und so wirklich und vor allem dann auch so gefährlich persönlich. Und verunsichert ist man dann persönlich, dass ich dann irgendwann auch gedacht habe, ey, pass mal auf, Leute, ich mache jetzt mal 2-3 Wochen Pause und beruhige mich mal hier ein bisschen und sehe zu, dass meine Familie und alle wieder irgendwie einigermaßen klarkommen. Ich habe mich gewundert, dass du nur 2-3 Wochen Pause machst. Ich hätte, glaube ich, ich hätte ehrlich gesagt wirklich tatsächlich, also wenn ich in der Situation gewesen wäre, der ist ja... Aber du hast das ja ein bisschen mitbekommen. Ja, ziemlich gut mitbekommen. Und ich muss sagen, ich hätte erstmal ein halbes Jahr gesagt, ihr könnt mich alle mal. Ja. Weil, und ganz ehrlich, und diese Sicherheitsgeschichte ist das eine, ne? Das ist ja, da will ich auch gar nicht so drüber reden, aber das andere ist dann wirklich, dass du konfrontiert bist jeden Tag mit der ungeheuren Dummheit der Leute, die das einfach nicht geschnallt haben oder nicht schnallen oder auch nicht schnallen wollen. Und jeder hat sich das Ding genommen und hat daraus gemacht, was er daraus machen wollte, was ja auch okay ist und so war es ja auch angelegt, aber das hat so eine Dimension angenommen, dass es sogar die Kanzlerin das oben macht. Ja. Das war echt hart und das so blöd das klingt, das fühlt sich an dass sich quasi mal wie die Bundeskanzlerin dazu äußert, das fühlt sich an, als hat sie den Vorhang aufgemacht da in die Türkei zu diesem Bösewicht Erdogan, der dann mal seinen Zeigefinger durch diesen offenen Vorhang gesteckt hat und mir so ein bisschen so auf den Kopf rumgedrückt hat, so nach dem Motto, ach, autoritär kann ich auch in Deutschland sein. Und das war, ich sag mal so, das ist persönlich, wenn man das persönlich erfährt, ist das ein sehr, sehr unangenehmes persönliches Gefühl. Und wenn man bislang immer dachte, man kann in Deutschland Scheiße machen und wird dann zwar vielleicht vor Gericht belangt oder sowas, das ist das eine, aber das ist dann wirklich unmittelbar an das Essentielle geht. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich finde, das war eine ganz merkwürdige Verkettung von ganz vielen unangenehmen Situationen oder auch falschen Entscheidungen. Und irgendwie auch, vielleicht war der Zeitraumkontinuum gerade alles verzerrt, weil ich habe wirklich gedacht, als das alles war, jetzt hat sich die Realität verabschiedet. Ich konnte das gar nicht mehr glauben. Ja, aber das haben alle gedacht. Stell mal vor, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe auch gedacht, weißt du, wenn du nichts mehr hast, wenn ich irgendwie Lukas Podolski verarsche, dann kommt er mit dem Anwalt und dann ist die Sache gegessen. Und in dem Fall ist ja, es ging ja nicht mehr um eine Verarsche, sondern wir haben einfach eine Frage gestellt. Wir haben uns da hingesetzt, wir haben das extra 3D gesehen und haben gedacht, okay, das ist jetzt zwar lustig, aber es ist jetzt auch nicht kein Grund für so einen Staatspräsidenten wie Erdogan, sich darüber aufzuregen. Machen wir mal was, zeigen wir dir mal, wie bei uns der rechtliche Standard ist und bringen wir dir mal ein bisschen hier up to date, wie es bei uns in Deutschland ist. Ich darf eine Sache mal auch als dein Kumpel und dein Partner und Freund und langjähriger Weggefährte sagen. Ich muss sagen, ich habe, als ich das Gedicht damals gesehen habe, schon gedacht, ach, mein Böhmi, jetzt versucht er noch das Ding zu toppen von Extra 3 und auch da irgendwie. Das war natürlich auch so eine Sache. Du bist jemand, der auch Bock hat, was zu machen und so. Und dann hast du natürlich, ich meine, wer hätte denken können, dass auf einmal wirklich so ein Aufschrei entsteht, dass auf einmal sich Leute, dass vor allem jeder Dummschwätzer was macht, dass die Bildzeitung jeden Tag über dich berichtet. Ja, und weißt du, ich habe dann gesehen, dass diese Nummer, ne, also wir haben das Ding gestartet und so, und das war alles super. Und künstlerisch, ich sage, ich klopfe mir jeden Tag 3 Stunden lang auf die Schulter und sage, mega geil, Böhmi. Das war wirklich ein absolutes Highlight-Ding, mega geil. Künstlerisch top. Schade, dass es halt von mir ist, weil die ganzen persönlichen Konsequenzen sehr unangenehm sind. Und ich habe das, als ich das hab kommen sehen, dass das ganze Ding so bis nach oben geht, als der türkische Botschafter sich dann irgendwie eingeschaltet hat, habe ich gedacht, fuck, jetzt lösen wir hier aus Versehen mit so einem Schmuddelgag, das ist ja wirklich, also das Gedicht ist ja extra dafür gemacht, dass es bewusst verletzend. Ja, aber findest du, dass das ein Meisterwerk war? Das Gedicht? Ja. Also diese das Aktion. Das ist natürlich ein Machwerk. Ich finde, du hast das ganze Jahr über viel geilere Sachen gemacht. Ich finde, das war ein kleiner, frecher, provokanter... Ja, aber vom Effekt, von diesem Effekt, das ist wie so ein Perpetuum mobile, das hat immer mehr an Fahrt aufgenommen, ohne dass man was dazu beigetragen hat. Und als ich dann gemerkt habe, oh fuck, das geht nach oben, dann habe ich nämlich, das war wirklich so letzter Strohhalm, vor 3 Wochen vorher folgte mir nämlich auf Twitter Peter Altmaier, der Kanzleramtsminister. Mhm. Und ich habe gesehen, fuck, ach du Scheiße, wusste ja, was mit dem Extra-3-Beitrag passiert ist. Und habe gedacht, fuck, oh fuck, jetzt löse ich da irgendeine diplomatische Krise aus. Ich sag dem mal lieber, Sicherheit halber per Twitter, wie die Sache gemeint war, damit er nicht denkt, ich will hier irgendwie, keine Ahnung, die Volksverhetzung betreiben, und hab dem dann quasi gesagt, ja Mensch, das ist zwar jetzt nach oben gespielt, aber es geht ja eigentlich um das und das, und hab dem dann quasi zurückgefolgt bei Twitter, und so konnten wir uns dann unterhalten. Und dann am Sonntag habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich das Ding ja einigermaßen beruhigt, jetzt wissen die, dass das jetzt nicht, wissen die, was dahinter steckt, und der hat sich nie wieder gemeldet, und am nächsten Tag hat sich dann quasi die Kanzlerin dazu geäußert. Und ich dachte, sag mal, willst du mich verarschen? Ich schreibe dir gerade, wie das gemeint war, und am nächsten Tag tust du so, als hättest du es komplett ignoriert und überhaupt nicht verstanden, wie das Ding funktioniert. Und ich frage mich bis heute, ob die Kanzlerin wirklich das ganze Stück gesehen hat oder ob die einfach nur dieses auf bild.de zusammengeschnittene Ding, was komplett aus dem Zusammenhang ist. Ich glaube, die hat gar nichts gesehen. Die hat das einfach. Die hat nichts gesehen, Mann. Aber warum? Peter Altmaier ist der Typ, der irgendwie die Fäden gezogen hat. Der hat die Büchse der Pandora geöffnet. Der Typ. Meinst du? Ja, ich glaube, dass der irgendwie. Ich glaube, das war ein Kardinalsfehler, den anzuschreiben, Jan. Egal. Die Fidi und Bumsi, das ist eine ganz tolle Fidi und Bumsi Playlist. Da haben wir unsere Songs, viele Songs eingebaut. Wir haben noch so viel vor heute, die großen 5. Heute, meine Damen und Herren, die großen 5 Imbissgerichte. Oh ja. Ich bin nämlich vor der Aufzeichnung dieser Sendung seit langer Zeit mal wieder bei einem deutschen Imbiss gewesen. Und einfach aus Sicherheitsgründen, weil die Dönerläden sind momentan noch ein bisschen schlecht. Ich warte mal, bis das Gröbste irgendwie abgeflaut ist. Nee, Ist ja, ich habe auch übrigens, ganz kurz, ey, ich muss eine Sache eben sagen, Olli. Mhm. Wenn irgendein verfickter Journalist sich diese Sendung nimmt und irgendwelche Zitate da aus dem Zusammenhang zieht, natürlich und machen die großen das. Artikel, ja, die, ihr das blöden Wichser, hört auf mit der Scheiße, ihr blöden Hyänen. Immer ohne Witz, irgendwann ist es auch gut. Ich kann auch den meinen eigenen Namen nicht mehr hören. Es reicht mir jetzt. Es reicht, ist auch wirklich jetzt genug. Alle haben jetzt genug ihre Meinung dazu abgelassen. Jetzt muss man mal über wichtige Dinge reden, weißt du? Und während wir über so einen Scheiß reden, sitzen in der Türkei 35 Leute im Gefängnis, weil Erdogan seine Leute im eigenen Land einsperrt und so. Und das ist hier alles, das sind alles First World Problems, die wir hier diskutieren. Ehrlich. Genau, und ich möchte dir auch ganz kurz mit mir einen Song wünschen. Peter Behrens, der Schlagzeuger von Trio, ist gestorben. Den habe ich öfters getroffen in Hamburg. Ganz cooler Typ gewesen. Verlorene Seele gewesen nach dem Erfolg von Trio, hat es nicht mehr richtig hingehauen mit der Karriere, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Trio, eine der ersten Bands gewesen, die ich geliebt habe als Kind. Ganz tolle Platte. Die erste Trio von Klaus Voormann produziert, dem legendären Klaus Voormann. Einfach eine Platte, die übrigens auch als Vorbild für die SOS Save Olli Schulz galt, vom Sound her, weil die nämlich auch ganz minimalistisch produziert wurde. Und von der Platte hören wir jetzt Los Paul, du musst ihm voll in die Eier hauen. Findet ihr in der Spotify-Playlist. Hier ist Fest und Flauschig. Wir sind wieder da, mit dem Song von Trio, den wir gerade gehört haben. Das ist, wie gesagt, ey Leute, meine Idealvorstellung, dass, wenn das jetzt die Spotify-Leute hören, können wir das direkt mal auch öffentlich sagen. Meine Idealvorstellung ist, dass unsere Sendung eines Tages so eine Playlist ist mit dem Gelaber, und dann kommt ab und zu mal Musik und dann kommt wieder Gelaber und wieder Musik, und dass einmal die Woche so eine kultige Schulz und Böhmi Fest und Flauschig Playlist veröffentlicht wird. Aber ich habe mir sagen lassen von meinem Spotify-Kontakt Daniel, der auch einen Nachnamen hat übrigens, als würde er vom Balkan kommen. Vielleicht ist es irgendwie so ein serbischer Freischer, der nebenbei irgendwie Spotify-Arbeit betreut. Ich habe eh das Gefühl, dass dieser vorsichtig, ganze Laden... Jan, vorsichtig. Wieso? Wir können mal, wir haben bei Radio 1 auch mal offen geredet. Dieser ganze Laden, dieser ganze Spotify-Laden, das ist alles, das, ich sag mal, diese ganze Internet-Welt. Das sind alles Serben. Das sind alles Serben. Nee, das sind alles ganz andere Leute als früher. Weißt du, bei Radio 1, beim RBB, das sind alles gesettelte 70 Jahre beim RBB, schön mit Pensionsansprüchen, Redakteure, die seit 100 Jahren da arbeiten. Und bei Spotify, die kommen mit Segways zur Arbeit und so. Die laufen Rollerblades auf dem Flur. Die haben ein Bällebad zum Brainstormen. Und das heißt ja auch immer so schön, Serben bringen Glück. Also das ist super. Serben bringen Glück. Mhm. Ja, nee, und ich habe das Gefühl, diese ganze Spotify-Welt, der Chef ist 19, und so alle wahnsinnig jung. Der Spotify-Chef ist wirklich 2 Jahre jünger als ich und ist, glaube ich, der ist 12 und kann auf einen Knopf drücken und dann geht ein Kontinent unter, wenn er will. Und diese Sendung. Naja. Der kann Afrika sprengen mit einem Knopfdruck. Kann Afrika der sprengen. Quasi beim aus Versehen das Tamagotchi falsch geführt hat und hat dabei irgendwie Spotify erfunden. Solche Leute. Und mit denen haben wir jetzt offenbar zu tun gerade. Ist aber echt interessant. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ey, pass mal auf, wir würden das gerne machen mit dieser Playlist. Dann hat er aber gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber die vielen Leute, die uns kostenlos hören, weil es gibt wohl einen Unterschied zwischen Spotify Premium, die zahlen dann irgendwie 17,50 € Rundfunkgebühr im Monat und kriegen dann irgendwie keine Werbung, und die kostenlos Spotify hören, die können Playlist nur im Shuffle-Modus hören. Also wenn wir denen so eine Art Radiosendung produzieren, von vorne bis hinten, würde das für die überhaupt nichts bringen, weil das alles durcheinander ist. Und deswegen gibt es momentan unseren Podcast nur als ein dickes Stück, und wir müssen zwischendrin immer sagen, dass die Leute Musik hören wollen. Ist aber total, also das wird bestimmt noch besser, bin ich mir ganz sicher. Ich wollte mich kurz noch bei dir bedanken, Jan. Hä? Seit dieser Erdogan-Geschichte werde ich überall in der Öffentlichkeit bei allen Medien als dein Sidekick zitiert. Also bin dann ist sehr, sehr dabei nett. Dabei wissen alle wirklich, es ist andersrum. Weiß keiner, Mann. Also alle, Sidekick Olli Schulz äußert sich jetzt auch zum Vorfall. Sidekick Olli Schulz, der ja nebenbei noch relativ erfolglos Musik macht. Und so, ist total süß. Das klingt alles wieder ab. Mach dir keine Sorgen. Das werde ich dich so spüren lassen, das ganze Jahr über. Wir haben diesen Vertrag, dieses Jahr mit mir. Du bist an mich gekettet, Jan. Das ist so, als wenn wir beide hier so einer Kette... Ja, ich auch an dich natürlich. Ne? Du auch an mich. Ja. Meinst du, das schaffen wir nochmal ein Jahr? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass vor allem das Gefühl, dass wir jetzt so eine neue Elite aufmachen. Wir sind die Ersten in Deutschland, die sowas überhaupt machen. Wir sind auch die Ersten, die... Ich glaube, die Ersten sind überhaupt, die vom Radio gelockt wurden zu einem anderen Anbieter als wir. Wir wurden nicht gelockt, also, wir sind gegangen, Jan. Nochmal, um das klarzustellen. Ja, nein. Ja. Aber jetzt mal aus der Sicht der ARD ist das doch so, dass wir wurden denen weggenommen. Irgendein anderer Mitbewerber hat sich da eingemischt und hat gesagt, jetzt schnappen wir uns die. Das ist, glaube ich, zum allerersten Mal passiert. Und ich habe übrigens eine geile Geschäftsidee, muss ich mal an dieser Stelle eben sagen. Ich habe auch eine. ARD-Leute, okay, mach du deine ich möchte zuerst. Mach du deine zuerst. Ich habe schon so viel. Also ich will eine App entwickeln, die alle anderen Apps auf dem Handy löschen lässt. Also wenn du die runterlässt, sind alle anderen Apps weg. Also, und aber die Olli Schulz-App, die einfach dafür sorgt, dass das Leben schwieriger wird. Weil ich habe momentan so viel Stress. Ja, genau. Chaos im Leben, die alles auch die Termine durcheinander bringt, die Sachen löscht und so. So, da hätte ich Bock drauf. Auf eine App, die dafür sorgt, dass das Leben schwieriger wird. Weil ich bin hier, das neue Studio ist am Prenzlauer Berg und ich bin hier durchgefahren. Das riecht hier alles so, weißt du was? Dann lieber durch Kreuzberg, da riecht es nach Urin und so. Hier riecht es alles nach Latte Macchiato-Strich. Das ist also wirklich, hier riecht es nach laktosefreier Inkontinenz. Das ist alles, das ist nicht mein Ding. Laktosefreie Inkontinenz? Ja. Was ist das denn? Also, ich habe auch eine geile Idee. Auch eine App. Super, laktosefreie Inkontinenz. Wahnsinnswort. Laktosefreie Inkontinenz. Ja, ist gar nicht schlecht. Also, es kommt nur laktosefreies Puller unten raus. Wir haben noch gar nicht so viel über Pimmel geredet heute. Irgendwie. Trauen wir. Es gibt so viele andere Sachen. Ich habe eine ganze Liste mit Sachen. Eurovision Song Contest ist gestern gewesen, wenn ich mich nicht recht irre. Ja. Am Samstag, glaube ich. Kann mich aber auch irren. Und das hast du dir angeguckt, ne? Nein, wir sind, muss man sagen, wir zeichnen jetzt vorher auf. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Wir werden auch nach wie vor, wie damals bei Sanft und Sorgfältig, am Sonntag wird veröffentlicht und am Freitag wird aufgezeichnet. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe, wir haben, wie sich das gehört für Deutschland, einen völlig verdienten letzten Platz gemacht, weil irgendwie Ralf Siegel wieder nicht komponieren durfte. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte kurz meine Geschäftsidee loswerden. Ja. Pass auf. Und zwar, weil sich in der ARD jetzt ja so viele Leute beschwert haben und hast ja auch gemerkt, wie sauer die auf uns waren und so. Folgender Plan. Warum, ich würde nie nachtreten, ja. Okay, mach mal. Nee, aber warum ist die ARD nicht mal schlau und macht von dem ganzen Geld, was sie bekommt, von den Rundfunkgebühren, baut gemeinsam mit allen Sendern eine App. Und alle Radiosender, alle ARD-Radiosender, das sind ja ganz viele ARD-Radiosender, quasi können Inhalte in diese App reinstecken. Die funktioniert genauso wie Spotify meinetwegen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, als Kunde kann man dann an so einem Regler schieben und kann irgendwie so ein Häkchen setzen. Ich möchte Nachrichten alle Viertelstunde haben. Ich interessiere mich für Kultur aus dem Raum Berlin. Und macht dann Häkchen und so eine kleine Umfrage und diese App analysiert das und alle Beiträge, die ins Radio der ARD eingespielt werden, werden in dieser App registriert und die App erstellt automatisch quasi aufgrund der Häkchen, die ein Nutzer gesetzt hat, eine Playlist für jeden individuell mit der Musik, die man mag und dann ab und zu auch mal unmöglich. Nachrichten und Wetter und warum unmöglich? Da müssen warum die unmöglich? ARD sich, da müssen die sich neu strukturieren. Und also das nein, die müssen sich einfach nur einigen. Und jeder Beitrag, wenn du den quasi reinstellst in dieses System, müsstest du einfach irgendwie taggen, müsstest du sagen, hier pass mal auf, das ist jetzt Nachrichten aus dem Bereich Berlin und da drin kommt nochmal, irgendwie geht es nochmal um Helene Fischer und wenn du dann als Kunde sagst, Interesse Berlin und Helene Fischer, kriegst du das halt dann präsentiert. Und das ist doch super einfach zu programmieren. Das machen die in 10 Jahren, sind die vielleicht so weit, das kriegen die dann vielleicht hin. Wenn ich mir nicht. Aber warum machen die das nicht? Weil ich glaube, Radio ist noch viel eher kaputt als Fernsehen. Das ist ja wirklich so. Natürlich, Mann. Ganz ehrlich, ich war immer großer Radio-Fan und ich seit über 10 Jahren höre ich Howard Stern und finde ihn ganz toll, weil der einfach so eine tolle Mischung macht aus vulgärem Scheiß und schlauen, also wirklich guten Interviews mit tollen Künstlern, so eine Mischung macht, der ehrlichen Kram erzählt über seinen Penis oder auch blöde Sachen erzählt und auch wieder gute Sachen macht. Ja, ehrlich, er erzählt seit der ersten Sendung, dass er einen kleinen Penis hat. Und das beschäftigt ihn wohl so sehr, dass er immer darüber reden muss. Aber dann kommt dann auf einmal auch Paul McCartney rein. Dann fragt er, wie das eigentlich war, dann mit der Ex-Freundin, mit der Frau mit dem Holzbein Sex zu haben. Das wird sich niemand trauen, Paul McCartney zu fragen. Und der hat sich einfach so einen Freiraum geschaffen. Und der ist übrigens auch zu einem privaten, also zu einem Satellitenanbieter gewechselt. Ich frage mich, also das ist das Problem. Seit den 90er Jahren ist Radio völlig verkommen, Formatradio. Es gibt wenig gute Sachen. Auf Radio 1 laufen tatsächlich ein paar tolle Sachen. Ansonsten hört ihr doch mal Kiss FM oder Jam FM oder diese Scheiße an mit diesen austauschbaren Leuten. Das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Das kann sich doch keine Sau anhören. Oder diese Morningshows oder so. Das ist doch wirklich Rotz, wo auch keiner eine Personality oder was Besonderes sagt, sondern da so Gags geschrieben werden oder Telefonanrufe. Das haben Studio Braun vor 20 Jahren gemacht. Keiner wagt sich irgendwas. Da darf auch nichts gesagt werden, was ein bisschen krass ist oder sonst was. Weil man könnte ja irgendjemand verschrecken, weil die irgendwie, das ist unerträglich für mich. Deswegen hört man kaum Radio. Und ich finde das nämlich schade, weil Radio ist ein tolles Medium. Und eigentlich schon. Ja. Und eigentlich ist es nämlich wirklich super, das Radio anzumachen und du hörst jemand und besser auch wie jemand, den du nicht magst, als jemand, der wirklich ein gesichtsloses Arschloch ist. Und das ist nun mal zu 80% im Radio der Fall. Das ist wirklich so. Und das ist schon ganz lange so. Und da wird ganz viel Geld verbraten für ganz viel Schrott. Und da wird nichts geändert, weil sich keiner was traut. Und ich bin auch genervt von den öffentlichen Rechtlichen. Ich bin auch genervt davon, dass wir Schulz und Böhmermann gemacht haben und keiner sich mal gemeldet hat bei einem. Das hatte ich schon damals bei meiner NDR-Nummer. Was ist so ein anonymer Apparat, der nicht funktioniert? Ich finde das doof. Ich weiß mit Schulz, mit der Talkshow weiß ich genau, was du meinst. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, gerade ein Geldproblem. Ich glaube, die haben ZDF-Neo-Leute haben kein Geld und irgendwann trauen die sich auch nicht mehr anzurufen. Ich habe von denen ja auch nichts gehört. Ja, weißt du, was man kann? Wir haben da 4 Sendungen gemacht. Es war vielleicht nicht alles perfekt. Ich selber bin auch sehr kritisch mit mir. Ich fand auch nicht alles gut. Es war meine erste Talksendung, die ich gemacht habe. Aber man kann doch wenigstens mal irgendwie eine Ansage machen. Und wenn das da keiner hinkriegt, dann habe ich ja auch kein Interesse. Dann gehe ich nämlich lieber zu anderen Anbietern, zu anderen Leuten, die sich irgendwie Interesse an einem haben und die Lust haben, mit einem eine Sendung zu machen. Außer in so einem anonymen Apparat zu. Da wird man nämlich dann wie Vieh behandelt. Entweder du bist gut, die Quote stimmt, ansonsten meldet sich keiner. Selbst ProSieben hat es drauf gehabt, dass man sich mit dem Programmchef selber streiten konnte. Da habe ich mit Wolfgang Link, liebe Grüße, mich gestritten, wenn irgendwas war. Und das war bestimmt auch nicht richtig cool, aber es war cooler als in so einem anonymen Apparat. Und ich muss auch sagen, eine Sache, das ZDF hat auch sehr lange gezögert, bis sie auf einmal in der Öffentlichkeit gesagt haben, dass sie sich hinter dich stellen. Ich glaube, das ist immer so ein Abschätzen, das ist so ein Taktieren und das alles ist für mich alte Welt. Und so kann das gerne weiter funktionieren, da möchte ich aber nicht Teil sein. Ja, es ist, ich will ja, wir dürfen hier nicht so rumkacken. Ich glaube, das ist nicht so richtig nett. Doch. Weil es ist. Weißt du was? Ich habe mir vorgenommen, auch in so eine neue Sendung zu gehen, weil ich dann auch mal rumkacken kann, vielleicht. Man muss ja nicht. Weißt du was? Es gibt Sachen, da lästert man so mal rum. Ich habe überhaupt nichts gegen Jan Delay, gegen Revolverheld oder gegen Benz, wo ich mal lästere. Das ist eine sportliche Sache. Aber es gibt so Sachen, womit man sein Leben verdient, womit also Geld verdient, was man nun mal macht, was man auch mit großer Leidenschaft macht. Und da will ich schon ein gutes Arbeitsverhältnis und ein gutes Klima haben. Und das, finde ich, hat man da nicht immer so. Und wenn man so, und ich glaube auch, dass die klugen Leute das differenzieren können, dass die auch genau wissen, wenn wir hier irgendwie rumlästern, dass ich Matthias Schweighöfer nichts Doofes wünsche. Ich finde halt die Komödien doof. Ich glaube, den schlauen Leuten müssen wir das, was wir hier machen, nicht mehr erklären. Und das ist auch ganz gut für die erste Sendung heute, einfach zu sagen, ja, man redet manchmal sich um Kopf und Kragen, aber das findet man doch auch gut. Das traut sich ja keiner mehr. Und nicht alles, was man im Leben sagt, ist schlau. Wenn du nur schlaue Sachen sagen würdest oder nur die Sachen, die wichtig sind, da würdest du sehr, sehr wenig im Leben reden. Und wir machen das, weil wir Leute unterhalten wollen. Und dann kommt auch mal so eine Scheiße raus, vielleicht wie auf einmal so eine Dynamik mit dem Erdogan-Gedicht, wo man was riskiert, nicht nachdenkt und dann wird man dafür fast verbrannt öffentlich. Das fand ich ganz, ganz schlimm, mir alles anzugucken. Weißt du was? Ohne Scheiß, und das ist halt eine Sache. Na, klar, kann man dann sagen, ja, die haben, also das kommt davon, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt. Aber wenn du dich nicht mehr aus dem Fenster lehnst, dann wird in dieser Welt nichts mehr passieren. Wir sind Postironie, wir sind gesellschaftlich. Ich war ja im Nachgang da, ich hab mit irgendwie Amerikanern und Engländern darüber geredet, über diese ganze Geschichte. Das ist auch echt so ein deutsches Ding. Also diese völlige Unfähigkeit, Ironie zu erkennen und selbst wenn man weiß, dass es Ironie ist, es zuzugeben, dass es eventuell nicht ernst gemeint ist, ist so ein komplett deutsches Ding. Der Deutsche hat es gerne ordentlich und er hat gerne eine Bedeutung. Ein Satz darf man nur auf eine Art und Weise lesen. Und deswegen ist Ironie ist für unsere Mentalität echt Gift. In Amerika und in England haben die mich komisch angeguckt, so nach dem Motto, wie du wirst wegen so einem Bullshit, wegen so einem offensichtlichen Quatsch, wirst du strafrechtlich belangt und da regen sich Leute allen Ernstes drüber auf. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch in Deutschland, hat sich keiner darüber ehrlich aufgeregt. Die haben sich mehr darüber aufgeregt, dass es eine Aufregung gibt, aber es ist nicht wirklich was passiert. Selbst dann zu sagen, oh Gott, es fühlt sich auch keiner ernsthaft beleidigt, sondern es war immer die Behauptung, dass sich jemand beleidigt fühlen könnte, die da schon dazu führte, dass Leute sich aufgeregt haben. Das ist tatsächlich so ein deutsches Ding, dass wir einfach nicht in der Lage sind, Ironie so zu behandeln, wie sie ist. Also, dass man quasi davon ausgeht, dass jemand, der ironisch ist, trotzdem mit beiden Beinen auf so einem Wertekonsens steht. Dass nur, weil ich sowas mache, nicht denke, dass wer auch immer ein Arschloch ist und den Menschen verachten, wirklich beleidigen möchte. Abgesehen davon, dass man jemanden, der die Menschenrechte anderer Leute mit Füßen tritt, natürlich anders angehen darf, als jemanden, mit dem man sich auf Augenhöhe befindet. Weißt du, das Deutsche wirklich, wir gehen zum Lachen immer noch in den fucking Keller. Und im Keller sind da liegen keine noch alte Witze. Leichen. Ja, dann kann da liegen noch alte, liegen alte, ja, das ist da liegen noch alte Fips-Ausmus-Leichen. Können wir gleich mal ganz kurz wieder einen Song, ich muss mal pupsen, ganz kurz einen Song, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles klar. Dann gehe ich mir mal kurz was zu trinken holen, ich bin gleich wieder da und wir reden gleich weiter über die Kartoffeligkeit unseres Landes. Da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, der neuen Sendung auf Spotify. Spotify und die Sendung Aufbau West, hier geht's ab für Sie. Sie merken, hier wird mal richtig, wir sind so ein bisschen der kleine Mann, der Dampf ablässt. Ja, aber guck mir das ab von Ihrer Meinung im WDR, da durften die Leute auch ihre Meinung sagen. Ja. Und wenn das Volk jetzt schon seine Meinung sagen darf, dann darf ich als staatsfinanzierter Moderator ja wohl erst recht meine Meinung sagen. Ich habe eine Ausbildung. Jan, ich sitze hier in einer neuen Kabine, das ist so warm, ich schwöre dir, ich werde mir hier eine Unterhose reinlegen, die will ich jedes Mal anziehen, bevor ich diese Sendung, und sonst nichts. Das ist unerträglich. Ich transpiriere gerade, das ist wie ein Puma-Käfig hier. Wir machen kurz einen Song. Hast du was auf Tasche? Scott Walker hast du ausgesucht. Das ist geil. Scott Walker und Jackie. Ja, woher weißt du das? Ich habe mir deine Playlist angeguckt und habe gedacht, gar nicht mal so ein schlechter Geschmack, der Böhmi. Dafür, dass du eigentlich ein Typ bist, der, sag ich mal, also der ganzen Roses vielleicht für die härteste Band der Welt hält. Damit müssen wir auch noch reden. AC/DC, Alter. Wahnsinn. Mit ganzen Roses. Was ist für ein Das muss ich mir angucken. Ja, aber vor allem im Rollstuhl auch noch. Egal. Jetzt immer Musik. Bis gleich. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. Na, ich kann's mir. Jetzt haben die mich so gedreht. Ne? Jetzt haben wir 3 Jahre lang gemacht. Ich esse wieder. Ja, ich auch. Ich kann auch nicht mehr. Ich kann ja. Ich esse dann diese. Ich habe mir schön Kaffee eingeschenkt und esse ein Kinderriegelchen dazu. Wirklich prima. Du bist auch wieder auch Cola, habe ich gehört. Ja, ich habe gedacht, was soll der Scheiß nach dieser ganzen Nummer? Jetzt wird gelebt, weißt du? Jetzt genieße ich das Leben in vollen Zügen. Fertig aus, Mickey Maus. Guck mal, bei den alten Stars, früher waren die Schlagzeilen so, Fritz Wepper wieder mit Kokain erwischt, Böhmermann wieder mit Cola in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert, Olli. Ja. Hier ist Fest und Flauschig. Schön, dass ihr alle da seid beim Podcast, beim wöchentlichen Wochenrückblick. Mhm. Also hier, gestern Eurovision Song Contest oder vorgestern, ich weiß auch nicht mehr, ist mir am Arsch vorbeigegangen. Wir hätten es gerne kommentiert für die ARD, haben wir 3 Jahre lang gesagt, hat sich auch nie ergeben, hat auch keiner zugehört und keiner hat das mal in die Wege geleitet. Ist auch egal. Man soll nicht darauf warten, dass irgendeiner kommt und einen entdeckt und einen in die Hand nimmt, sondern man muss selber machen. Ist einfach so. Wenn man nichts macht, dann passiert auch nichts. So ist es. So ist es. Ich bin gerade dabei, einen Kumpel von mir aus Hamburg zu besuchen, der baut mir gerade einen Schuhschrank auf. Ich habe nämlich gemerkt, das ist so erwachsen werden. Ich kann, wenn ich in die Wohnung gehe, diese Schuhe nicht mehr sehen, weil also überstehen Schuhe bei mir rum. Ich finde, Schuhe sind ein Problem. Und das ist, dass ich mir mal einen Schuhschrank kaufe, das ist schon mal eine Sache. Das ist schon mal ziemlich erwachsen, finde ich. Mit 42 sich mal einen Schuhschrank holen. Und dann aber einen Kollegen anzurufen, damit der den aufbaut, weil man einen Nervenzusammenbruch kriegt, wenn man schon diese Anleitung sich anguckt. Das ist dann auch ein bisschen traurig. Ne? Dann wird man einfach so Opfer der Zivilisationsopfer. Dabei bin ich handwerklich sehr gut, aber ich kann es nicht nach... Ich mache gerne Sachen selber entwerfen. Jetzt wollte ich selber einen Schuhschrank entwerfen. Aber ich gedacht, dann passt da vielleicht noch ein paar Schuhe rein, weil er, falls bemessen, macht das jetzt mein lieber Kumpel, der sitzt jetzt zu Hause. Wenn ich nach Hause komme, dann ziehe ich schön die Schuhe. Brauchst du André oder was? Muss ich nicht sagen. Wir müssen alles verraten. Genau, den kann ich auch nicht, der war jetzt lange im Gefängnis für Haftstrafe wegen Kreditkartenbetrug, deswegen ist das besser, wenn ich seinen Namen nicht sage. Der sitzt jetzt bei mir und wenn ich nach Hause komme, ziehe ich immer schön die Schuhe aus und pack die in meinen Schuhschrank. Das ist das. Und dann freue ich mich ein halbes Jahr. Guck mal, das ist ganz gut, wenn man die ersten 30, 35 Jahre so Messi-mäßig lebt und dann erst spät anfängt, so vernünftig so Strukturen aufzubauen, dass man sich dann noch richtig darüber freuen kann. Weil für so andere Leute, die aus gutem Hause kommen, die haben, seit sie 19 sind, wahrscheinlich von ihren Eltern einen Schuhschrank zu Hause. Aber ich gehe nach Hause und denke, geil, Alter, die Schuhe, die kommen jetzt alle in den Schrank. Dann mache ich die noch ab und zu auf, wenn ich vorbeigehe und denke so, geil, die Schuhe hast du auch noch, die Schuhe hast du. Hast ja richtig ein paar Schuhe. Weil wenn die Schuhe so in der Wohnung liegen, dann bist du dir gar nicht bewusst, wie viele Schuhe du hast. Weil manche findest du nach einem halben Jahr wieder am Sofa. Manche Schuhe sind auch im Bett dann unter der Matratze. Ich habe schon Schuhe gefunden. Aber wenn du einen Schuhschrank hast, dann sind die jetzt alle strukturiert. Und dann kannst du auch einfach mal, wenn ein Besuch kommt, sagst du, komm, ist mein Schuhschrank. Und dann kann da mal, dann sieht man auch gleich, was du, also welche Marke, welchen Style du fährst. Weil gute Schuhe, ne, sind Vertrauensbeweis. Hattest du schon mal einen Partner oder einen Freund, der Scheißschuhe trägt? Also wo du dachtest, Alter, sind die hässlich. Nee, aber ich habe das auch nie verstanden, warum es Leute gibt, die sich so sehr auf Schuhe fixieren. Schuhe sind der Tempel zur Seele, also der Eingang zur Seele. Die Füße sind der Vorbote der Seele. Wirklich, weil die zuerst ankommen. Ja, aber Olli, wenn man deine Füße sich mal anguckt, Vorbote der Hölle. Ist eher so eine Art Firewall. Wenn man die Füße sieht, dann möchte man die Seele nicht mehr sehen. Oh Gott, wenn das die Füße sind, wie sieht die Seele aus? Das ist ja auch ein Gerücht, das nicht stimmt. Ich habe nämlich wirklich sehr schöne Männerfüße. Und ich weiß, dass du das gerne hochhältst, dass meine Füße der Teufel sind. Aber das Ganze. Meine Füße sind No-Go, weißt du ja. Ja, meine Füße sind No-Go. Mein Problem war, als ich einmal, damals noch bei Neo Paradise, der alten Sendung von Joko und Klaas, hatte ich eine Kolumne, wo ich so sexy Gedichte vorgelesen habe. Und meine Füße waren im Aquarium. Und dann habe ich gesagt, bitte filmt die nicht so nah, weil ich hatte auf einem Festival bin ich gegen so einen großen Pfeiler gelaufen und der ganze Zeh war schwarz angelaufen. Wirklich, war eins. Und da hat er die ganze Zeit Close-Up drauf gehabt. Und der Fuß sieht wirklich so aus, als wenn der 2 Jahre irgendwo in so einem Mixer gelegen hätte oder so. Aber in Wirklichkeit sind das echt amtliche, schöne Männerfüße. Aber ich bin kein Fußtyp. Also das haben wir schon oft drüber geredet. Füße sind halt ein faszinierendes Ding. Aber jetzt ich bin totaler Handtyp. Also Hand ist bei mir das, was für die Schuhe sind. Mhm. Wenn man an der Hand von jemandem erkennt man, was es für ein Typ ist, finde ich. Also was ganz, ich zum Beispiel, ganz klar. Ja, das auch. Aber zum Beispiel, was der absolute No-Go sind, wenn ich hier so Prenzlauer Berg gehe, wird nicht mehr so oft getragen. Aber diese zum Beispiel so Frauen mit Römer-Sandalen. Kennst du das? Diese Römer-Sandalen, aber das ist aus den 90ern. Das ja, hochgeschnürt werden. Aber wenn man sowas sieht, dann laufe ich ganz schnell, weil ich denke, gleich kommt Pontius Pilatus und will mich kreuzen oder so, keine Ahnung. Das ist, oder Mokassins und auch so ironisch gebrochen, so Mitte-Typen, die dann so, ja, ich trage so Mokassins mit Bommeln vorne dran. Das geht auch nicht. Mokassins. Also das sind so Sachen, wo ich weiß, da kann kein guter Mensch drinstecken, der sich Mokassins, also jetzt auch noch ironiefrei oder so kauft. Das geht nicht. Hast du was gegen Indianer oder was? Und oh, man darf nicht mal Indianer sagen. Hast du was gegen Native Americans? Das ist ganz schön rassistisch. Die gibt's ja kaum. Du bist ein Rassist. Ausgerottet worden. Ach so. Na dann. Ja, also dann. Kann man ruhig Witze Olli, machen. Ja. Wir haben jetzt die großen 5 vorbereitet. Machst du den Jingle mal abfahren? Ja, die großen. Ich wollte dich was fragen auch noch zur neuen Sendung. Manchmal gibt es gar nicht immer 5 Sachen. Wollen wir das eigentlich für die neue Sendung verkürzen auf die heiligen 3? Nein, finde ich doof. Findest du doof? Ja, finde ich doof. Also, es sei denn, du hast jetzt einen Jingle vorbereitet mit die heiligen 3. Nö, habe ich nicht. nee, gut, warte mal, wo ist denn der Alte? Warte mal, ich mach das. Nee, mach mal den heiligen 3. Nein, ich möchte jetzt nicht. Na klar habe ich was. Ich habe ganz viele neue Sachen, aber ich habe Angst davor, weil momentan... Du bist ein bisschen vorsichtig. Ja, weil, also mich hat es erstmal genervt, diese kleine popelige Radiosendung, die wir gemacht haben, Radio ist wirklich echt ein anachronistisches, altes Medium, wurde auf einmal überall besprochen, Schulz und Böhmermann wechseln. Nee, Böhmermann und Schulz heißt es inzwischen, nicht mehr Schulz. Böhmermann und sein Sidekick Schulz wechseln. Siehst du mal, wie ich mich 3 Jahre lang gefühlt habe, du. Ja, genau, weil ich ja so Alpha-Tier-mäßig dir gegenüber... Ich vor allem dir. Überhaupt null. Natürlich. Du hast doch diese Erdogan nur gemacht, damit du über mir stehst. Ja, das war doch nur alleine damit du. Okay, du hast das Rattenrennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Böhmermann. Mach mal jetzt. Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz. Ich hätte mal juristisch darauf hinweisen, der Jingle ist von Olli Schulz persönlich produziert worden und deswegen sein Privateigentum. All diese Kack-Jingles, die da liefen, sind alle meine gewesen. Ja, und da hat auch niemand vom RBB Hand angelegt, wirklich. Und die hat auch nicht sich Roberts Kopien ausgedacht. Und der hat auch nicht das geile Umfeld besorgt, sondern wir haben über Jürgen König geredet, genauso wie wir über Sue reden. Und das können alle anderen Sender auch machen, die haben nämlich auch alle da Techniker. Und die können das auch alle gerne machen und ein bisschen Persönlichkeit in die Sendung bringen. Einfach mal machen und nicht hinterher heulen, dass andere jetzt weg sind. Wenn man denen noch nicht mal irgendwie... Olli. Echt jetzt. Es ging um 200 Euro, so viel zweifacher. Ja, es ging um 200 Euro, wirklich. Rumgeheule, wirklich. Also, hör mal auf. Nee, ehrlich, dieses weinerliche Rumgeheule, wirklich. Ich mach, was ich will, seit ich, also weißt du was, als meine erste Platte rauskam, da haben wir ein Video gedreht beim Grand Hotel Van Cleef. Da haben mir Leute auf MySpace geschrieben, ich verkaufe mich jetzt, weil ich ein Video mache. Diese ganze Rumgeheule, diese Scheiße. Dann kümmert euch noch, ja wirklich. Du klingst wie Kevin Russell, du, Alter. Du klingst wie wirklich. Ich finde, Alter, meine Stimme ist durch. Und wenn ich mich weiter so aufrege jetzt, ne, dann muss ich auch die Festivals absagen. Also, hört auf, über uns zu schreiben. Lass uns einfach unser Ding machen jetzt, ja. Genau. So, schreibt die großen 5. Heute die großen 5 Imbissgerichte. Und zwar die großen 5 deutschen Imbissgerichte. Ganz wichtig, der deutsche Imbiss ist ein aussterbender Spezies. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, früher gab es nur deutsche Imbisse. Als der Dönerladen noch nicht quasi überall an jeder Ecke war, da gab es den guten deutschen deutschen Imbiss. Wo ja, halt früher so hat man ja auch gerne mal gesagt, wir gehen heute zum Deutschen. Jetzt sagt man nur noch, man geht zum Belgier, man geht zum Griechen. Aber wann sagt man mal wieder, wo gehen wir heute Abend essen? Wir gehen zum Deutschen. Schön zum Deutschen, ist doch gut. Ja. Auf Platz 5 bei mir. Ja, sag mal. Der großen 5 Imbissgerichte ist einfach eine schöne Bulette, aber mit Ketchup. Hier ist es nämlich in Berlin, habe ich das auch gelernt. Bulette einmal rüber, Ketchup über die ganze Bulette rüber und dann Kartoffelsalat daneben. Und dann wird dieser Kartoffelsalat, dieser Ketchup, und das muss man so ein bisschen verrühren, so, dass das so alles so ein Brei so ein bisschen wird, dass der Ketchup in den Kartoffelsalat läuft. Kartoffelsalat mit Mayo muss er aber sein, auf alle Fälle. Ja. Und das mit der Bulette, das ist ein ganz großer Knaller. Bei mir auf Platz 5, ganz klassisch, Pommes mit Mayo, serviert in der Spitztüte. Also nicht in dieser, nicht in Oh. diesem Ding, nicht in dieser, in dieser Freibadschale, sondern in Das der ist bei mir Spitztüte mit Mayo. viel weiter oben bei mir, viel weiter oben. Und ganz wichtig, man freut sich immer über so ein, wenn man unten weiter, immer weiter runter sich futtert, immer weiter an die Spitze der Tüte, wenn man am Ja. Ende noch so einen fetten, großen Pommes herauszieht. Ja. Und ganz wichtig, nicht die Pommes mit Salz, sondern mit diesem roten Pommesgewürz. Weißt du, Und was noch, was, wo man gar früher nicht weiß, gab es was auch das noch eigentlich ist? warme Mayo und warmen Ketchup, muss das aber auch gibt's. Oh, das ist so lecker. Wenn das so dieser, Ja. kennst du diesen warmen, ich sag so oft das Wort Ja. gallertartig, aber dieses Ja, gallertartige, diesen gallertartigen Ketchup, der so warm, auch der war, oh, das ist der Beste. Und der stirbt auch immer mehr aus. Wenn ein Imbiss noch nicht mal es schafft, einen warmen Ketchup da zu haben, und zwar diesen Original, sondern nur so eine Tube, dann muss er sich nicht wundern, wenn er dicht macht, weil das finden die Leute nämlich gut. Genau wo diese Mayo, das musst du dir richtig, nicht aus der Tube, sondern wird die eigentlich auch, die war auch immer so ein bisschen warm, die Mayo. Wahrscheinlich, weil die auch zu viel in der Sonne war. Ja, genau, ich war schon ein bisschen im warmen Imbiss rum und deswegen hatte ich auch eine andere Konsistenz. Was auf Platz 4 bei dir, der großen deutschen Imbissgerichte? Ist ein schöner Gurkensalat. Tatsächlich, ist Was? Gurkensalat. Kennst du den kleinen Dill mit Dill? Da gibt es oft so Gurkensalat. Ja, klar, mit Sahne, Dill-Sahne-Gurken, ja klar, Ja. Lolo, du Ich, kennst ich, du das schon. ist aber ein kleines Spezielles. Und dazu einfach eine Thüringer. Thüringer und Gurkensalat. Ich finde das total gut, weil ich konnte nicht mehr immer so Beilage. Dann, und manchmal finde ich auch, dass das Gewissen ganz gut, wenn du dir noch den Bohnensalat oder die Gurken noch dazu nimmst. Sag mal, hat sich eigentlich der Kuckucksclan, wollte ich noch fragen, orientiert an diesen Spitztüten, wo die Pommes drin sind damals? Nee, ne? Ja, genau. Das ist eine, genau. Die haben beim Pommesessen sind sie darauf gekommen, dass die Ausländer nicht mögen. Und Und da haben sich dann einfach diese Spitzmützen über den Kopf, Spitztüten über den Kopf gezogen. genau. In den Anfangsjahren tropft auch noch Mayo daraus, aus den Tüten. Auf Platz 4 bei mir ist Currywurst Pommes. Ganz klassisch. Boah, Kann ich von zu Hause. viel weiter oben bei mir, viel weiter Nee, oben. kenne ich von zu Hause gar nicht. Also in Bremen gab es das nie. Das ist kein typisches bremisches Imbissgericht. Wir hatten eher, es war ganz, waren klassisch aufgestellt. Habe ich erst schätzen gelernt im Ruhrgebiet und dann später in Berlin. So eine wirklich gute Currywurst-Pommes ist schon was Feines. Ist Oh aber ja. tatsächlich so ein Signature-Gericht, also so ein bisschen wie Spaghetti Bolognese. Bei einem guten Italiener schmeckt das megamäßig, bei einem schlechten Italiener eher auch schlecht. Und genauso ist es mit Currywurst-Pommes auch. Man erkennt die Qualität eines Imbisses an ihrer Currywurst-Pommes. Bei mir auf Platz 4. Ja, weißt du was, bei mir auf Platz 3 ein Schaschlik und schönes Schaschlik und zwar auch mit Kartoffelsalat, aber Kartoffelsalat ohne Mayo. Schaschlik heißt übrigens hier in Berlin Fleischspieß, was ich ziemlich Ach langweilig so. finde. Ja, weil wieder der Balkan kann gar nicht oft genug in unserer Sprache Und auftauchen. eines, das haben die Schaschlik in klingt Berlin auch. nicht drauf. Da sind einfach nur die Fleischstücke an dem Spieß dran. In Hamburg zum Beispiel bei Schorsch, am Grünen Jäger zum Beispiel. Der ganz alter Imbiss, ganz so ein kleiner Schlauch. Da gibt es noch ein richtig schönes Schaschlik. Da ist immer so ein Fleischstück, dann kommt Speck, dann kommt Zwiebel, Fleischstück, Speck, Ja, Zwiebel, Paprika, Fleischstück, Paprika. Speck, Zwiebel. Nee, kein Paprika, Blödsinn. Das ist eine reine Fleischsache mit Zwiebeln. Und das Ding, Also. das muss so lange da irgendwie rumschmoren, bis das fast vom Spieß fällt. Dann ist es erst richtig gut. Und dazu einen halben Kartoffelsalat, sagt man da. Und eine Aniola trinken. Aniola gab es lange nicht mehr. Kennst du Aniola noch, das Getränk? Nein, kenne ich gar nicht, nee. Das Bin ist eine Jahrgang 81, Ananaslimonade also. mit Stückchen. Die ist eingestellt worden. Jetzt hat Fritz die aufgekauft. Was mich sehr enttäuscht, ist die Tatsache, dass Fritz das nicht das Originalrezept benutzt, sondern die haben da irgendwas Fancy-mäßiges draus gemacht. Das ist sehr, sehr schade, weil die So mit Original. Club-Mate gemischt und so. Ja, so ist irgend so ein Schrott leider. Obwohl, naja. Okay, das war mein Platz 3 Schaschlik. Auf Platz 3 bei mir ist ein echter Klassiker der bremischen Imbissküche. Es ist die Thüringer Rostbratwurst. Und zwar ganz plain, nur mit Brötchen und mit Senf. Und am allerbesten die von Martin Kiefert, die am Hauptbahnhof zum Beispiel oder am Liebfrauenkirchhof, da kann man die am besten essen. Also diese feine, die vornehme, dünne norddeutsche Interpretation der Bratwurst. In Köln zum Beispiel kriegst du gar keine Bratwurst Thüringer Art, weil das hier so, die haben so fette, dicke Metzgerwürste, die so dick sind wie ein Unterarme, so ganz viel Knorpeln drin. Und ich finde diese mit so einem leichten Kümmelhauch. Also das Geheimnis ist, habe ich mir sagen lassen, der Bremer Bratwurst bei Martin Kiefer zumindest, ist Kümmel. Kümmel ist ganz wichtig für den Geschmack als Gewürz. Auf Platz 3 bei mir. Auf Platz 2 bei mir, das ist nostalgisch jetzt ein bisschen zu erklären, weil ich mit meinem Opa früher immer auf einem Einsteherplatz war und da ist eine Bratwurstbude und da gab es vier kleine. Kennst du vier kleine noch? Nee. Vier kleine Würstchen. So Nürnberg oder was? Ja, aber viel geiler. Es ist aber nicht Nürnberg, es ist einfach so eine mini kleine Schinkenwurst. Das sind sie einfach vier kleine. Kennst du das nicht? Vier kleine? Und manchmal habe ich auch acht kleine gegessen, weil das ist einfach so lecker. Vier kleine, die sind so intensiv vom Geschmack. Vier kleine. Kennst du nicht? Kenne ich nicht, ne. Vier kleine? Sagt mir gar nichts, ne. Wollen wir mal an alle Stelle plötzlich erstmal vier kleine? Das Klingt auch ein klingt so ein bisschen. bisschen so nach einer Sache, die so halblegal ist. Vier kleine und dann auf einmal kommt so eine Zivilbeamte, die dich festnehmen, weil du gerade vier kleine gekauft hast. Was ist so nach so? Ja, ich brauche aber 5 kleine, mein Kicker ist kaputt. Okay. Du bist mit den Lilliputaner, komm, ne? Kennst du, ne? Gibt es in die Kneipe? Okay. Auf Platz 2 bei mir sind Kroketten. Gab es in Bremen nicht 4 kleine? Nein, gab es nicht. Okay. Auf Platz 2 sind Kroketten bei mir. Und zwar die guten Imbiss-Kroketten. Die gibt es ganz selten und sind eigentlich als Beilage zu allem geeignet. Aber Kroketten aus der Fritteuse vom Imbiss sind megamäßig. Ich bin ja ohnehin erklärtermaßen Kroketten-Fan, mache auch wahnsinnig gerne selber immer Kroketten. Aber diese Industriekroketten aus derselben Fabrik wie die Pommes, die man in die Fritteuse wirft und dann auch kann man wirklich zu allem essen, kann ich auch pur essen, nur mit Salz und Mayo, finde ich mega lecker. Ich bin Kroketten-Fan. Ich liebe Kroketten inzwischen auch. Und seit du mir dieses Krokettenrezept mal erzählt hast, dass du dir ja selber machst, ne, denke ich sehr oft drüber nach, die zu Hause zu machen. Aber ich scheitere davon. Also ich glaube, ja, ich habe Angst vorm Scheitern. Ich würde gerne, ich weiß ja nicht, ich ist ja jedes Mal so, wir quatschen immer, dass wir uns mal wieder treffen wollen, auch mal über die Sendung reden und so. Klappt nicht. Aber wenn das dazu kommt, dann würde ich mich freuen, dass du mich mal vielleicht auf Kroketten einlädst zu Hause, Jan. Ja, mache ich gerne. Also das wäre mal. Also weil ich glaube, die sind lecker, wenn du die selber machst. Das ist deine Eins ist Krokette gewesen. Nein, meine 2. Jetzt kommt deine 1 und meine 1 steht noch offen. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn du schon gesagt hast, meine 1 ist einfach die Currywurst-Pommes, das ist das meistgekaufteste. Ja. Und seit ich jetzt einfach hier bin, und wenn du auch irgendwie deinem Lebenspartner, wenn du einen hast, noch was Gutes tun willst, dann kaufst du noch die Schmorzwiebeln dazu und packst sie oben rauf. Die melden sich dann abends nochmal wieder. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das gibt's auch nur in Berlin. Das ist auch so eine perverse Angewohnheit. Das haben sie sich irgendwie nach dem Krieg, als sie alle völlig verwahrlost waren, wahrscheinlich irgendwie ausgedacht. Also keine Ahnung. Es gibt 2 verschiedene Arten. Einmal gibt's diese Zwiebeln, die sind mega scharf. Da brennt dir, da denkst du mal, die Zunge löst sich auf. Die esse ich nie. Mhm. Und dann gibt's noch diese Schmorzwiebeln. Die sind aber sehr, sehr lecker. Und meine Nummer 1 ist einfach CWP, wie wir sagen, Currywurst Pommes. Und dann natürlich die Pommes. Der schlaue Fuchs macht kein extra Ketchup auf die Pommes, weil ist ja genug von der Currywurstsoße da. Spaß Geld, einfach nur Mayo auf die Pommes. Bei mir auf Platz 1 ist das halbe Hähnchen mit Pommes und Krautsalat. Und das ist ganz wirklich aussterbend. Es gibt ganz wenige Imbisse, die nur die ein halbes Hähnchen mit Pommes noch anbieten, und zwar in der Qualität, in der ich sie als Kunde gerne haben möchte. Also halbes Hähnchen, nicht diese Dinger, wo man so 2,50 Euro bezahlt pro halbes Hähnchen, sondern wirklich die guten. Ne? Also die Bio-Hähnchen schön mit so einer Paprika-Würzmischung, wo man die Haut auch gerne, die knusprige Haut mit isst und so. Ja, das finde ich ist also. Okay, weißt du noch, die Hähnchenhautbrötchen? Weißt du, halt immer erzählt, das gab es bei diesem einen. Also haben wir, kann das, ich habe eh die ganze Zeit das Gefühl, dass wir diese große 5-Liste schon mal hatten, kann das sein? Die großen 5 deutschen Imbissgerichte? Und wenn schon, egal, weißt du was, also die Sendung. Das werden die bei Spotify nicht merken, wir sind da zum ersten Mal drauf. Ich glaube, wir hatten mal was ähnliches, aber das mit den. Aber ich habe dir noch erzählt, es gibt diesen einen Imbiss, Hähnchenhautbrötchen. Hähnchenhautbrötchen, ja, ich weiß, ich erinnere mich dran. Ich finde aber, Hähnchen fand ich immer irgendwie uncool zu essen. Das nervt mich. Ich warte auf den Tag, an dem sie die Hähnchen endlich züchten ohne Knochen, damit man da einfach reinbeißen kann, das ganze Ding wegessen kann. Und da auch noch mehr. Und das ist auch noch mal auf. Hähnchen für mich, das perfekte Hähnchen, wäre außen einmal diese knusprige Haut, dann Fleisch, dann nochmal Haut und dann nochmal Fleisch. Und in der Mitte ist noch so ein bisschen so Entenfilet oder so. Dass man das Tier mal in diese Richtung langsam züchtet. Dass das mal, weil mich nervt das immer, diese Knochen und dann Knorpel. Und dann denke ich auch immer, das Tier ist so klein, ne? Und da ist doch auch Kacke drin in dem Tier. Und wenn das aufgemacht wird und so, da ist doch immer, manchmal ist das doch so schwarz im Inneren. Da denke ich, das ist Restkacke von dem Tier. Bitte, Olli. Ja, denke ich wirklich. Das waren die großen 5. Mach mal Jingle. Was ist denn mit dir jetzt auf einmal los? Kantabba, wir müssen mal zum Ende kommen langsam. Die Zeit läuft gleich ab hier. Das waren die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz. So. Ach, ja. Das war fest und flauschig die erste Ausgabe. Heute ist Sonntag, heute ist Sonntag, der 15. Mai 2016. Müssen wir vielleicht mal dazu sagen. Pfingstsonntag. Ein Feiertag, von dem ich nicht genau weiß, was er eigentlich bedeutet. Irgendwas mit Jesus. Der ist irgendwie vom Kreuz gesprungen. Keine Ahnung. Aber irgendwas Wichtiges sicherlich. Guck mal, bei der ARD hätten wir jetzt schon direkt wieder einen Anschiss vom Rundfunkrat bekommen, weil irgendein Geistlicher sich da aufgeregt hätte. Und hier kann man es einfach so sagen. War nicht schlecht. Ja, aber, sag mal, hast du ein gutes Gefühl mit der ersten Sendung? War schon irgendwie so. Ja, wir haben viel, wir hatten Redestau. Wir hatten lange, haben lange nicht mehr uns miteinander unterhalten. Das merkt man immer. Ich bin chronisch untermüdet die ganze Woche. Bei mir war die Hölle los. Untermüdet? Was ist denn untermüdet? Übermüdet. Also. Unterschlafen, übermüdet. Mhm. Und dann bin ich immer echt, dann irgendwann kommt der tote Punkt. Und wenn ich den überschritten habe, dann bin ich schon, Dann hat man so einen Tunnelblick nur noch. Ich glaube, das war ganz okay. Ich bin jedenfalls sehr glücklich, Jan, dass wir wieder zusammen diese Sendung machen. Ja, ich auch. Ich bin auch froh, dass wir wieder zusammen sind. Ja. Und ich hoffe, Sie waren auch froh mit der ersten Ausgabe von Fest und Flauschig. Wir können, anders als früher bei der ARD, jetzt sogar sagen, dass du bist bei Facebook, ne, da heißt du Olli Schulz. Da kann man Feedback draufschreiben. Ich heiße Jan Böhmermann. Sie können aber auch auf Dieter Nuhrs Pinnwand was schreiben. Immer gut. Und bei Twitter bin ich auch. Und bist du noch irgendwo anders? Nee. Nö, ich habe mir auf Snapchat habe ich mich angemeldet, aber ich mache da nichts. Ja, was soll ich denn noch? Ganz ehrlich, was soll ich so 30 Sekunden Videos machen über mein Leben oder so? Also wir hauen hier so viel Kram raus und ich glaube nicht, dass man den Leuten noch mehr geben muss. Und da fragt auch keiner nach. Keiner sagt, geil, Olli, zeig mal, wenn du durch Berlin Mitte gehst und dir Schuhe kaufst, ein kleines Video oder so. Das sind auch alles Leute. Ganz ehrlich. Nix, aber hier Leute, die ihr Leben auf dem Blog und so veröffentlichen oder hier bei Snapchat und so. Das kannst du so als kleinen Gimmick machen, aber wenn das Lebensinhalt wird, dann ist auch irgendwie alles schon verloren. Ja. Olli, du, was machst du jetzt eigentlich? Was machst du heute? Ich werde jetzt gleich mal gucken, ob der Schuhschrank schon aufgebaut ist zu Hause. Ah, super, hat jeder was zu tun. Ich mache mal noch ein Käffchen und probiere gerade so ein bisschen, überlege gerade mal eventuell, ich will ein Trendgetränk erfinden und das auch abfüllen, so wie Fritz Kohle, aber halt mit was eigenem. Ich darf auch nicht verraten, was es ist. Ich möchte gerne, jetzt wo ich Mainstream-Bömi bin, nach dieser ganzen Geschichte, möchte ich gerne daraus auch Kapital schlagen. Werbeverträge werden jetzt abgeschlossen und ich mache ein eigenes Trendgetränk, Energy-Drink. Ganz kurz hatte ich so die große Angst um dich, dass du dich mit Kenny Jebsen zusammenschließt und die euch irgendwie zusammen montags am Potsdamer Platz irgendwie. Das ist, wir sind in gutem Mailkontakt. Ich habe auch das Gefühl, dass da Flugzeuge irgendwelche Sachen am Himmel versprühen, die nicht gut für uns sind. Ganz ehrlich. Das ist die Erkenntnis, die du durchgesehen hast. Und es war nicht alles schlecht bei Hitler. Der hatte auch teilweise kann man schon mal das darf jetzt nicht aus dem Kontext gerissen werden, ganz wichtig. Ja, aber dann können wir noch mal damals im Zweiten Weltkrieg, als es aussah, dass wir den verlieren, warum hat uns eigentlich keiner geholfen? Das habe ich mich auch gefragt. Das wäre alles ganz anders ausgegangen, wenn uns mal ein paar Leute beigesprochen hätten. Warum hat uns eigentlich keiner geholfen damals? Das hat doch jeder gesehen, dass wir keine Chance mehr hatten. Alle auf einen. Unfair. Unfair, wirklich. Ne? Also mit solchen Fragen verlassen wir sie jetzt mal. Das ist die Abnahme. Wenn Sie das jetzt gerade gehört haben, meine Damen und Herren, dann kann es so schlimm nicht sein bei Spotify. Das war Fest und Flauschig, die erste Ausgabe. Und bei Spotify. Wir machen ein bisschen Werbung. Komm, das ist unser bei Spotify. Aber das ist doch scheißegal, das jetzt zu sagen, weil wir laufen ja bereits bei Spotify. Genau, wo laufen wir? Da freut sich unser neuer Arbeitgeber auch drüber. Ja, wirklich. Spotify. Finde ich toll, toll, toll. Fühl dich frei, hör Spotify. So, liebe Leute. Das ist gut. Genau, übrigens, das könnt ihr auch ruhig weiter sagen, ist auch umsonst. Ne? Und wir arbeiten daran, dass das Format noch besser wird. Also, dass wir quasi wirklich eine Playlist machen mit Songs. Ja, es gibt ein paar neue Einspieler auch noch. Heute habe ich ein paar alte abgefeuert, damit die Leute wissen, dass es die noch gibt. Die durfte ich ja alle nicht mehr abspielen, bei Sanft und Sorgfältig. Und wollen auch die ganzen alten Podcasts runter. Jetzt hör doch mal auf, schlecht zu reden. Wir gucken mal nach vorne. Wir sind nämlich Zukunftstypen. Und wir glauben ganz fest, fangen das Gute im Menschen. Deswegen wechseln jetzt mal zur Fidi und Bumsi Playlist. Die gibt es wirklich, die ist von Olli und mir. Und da könnt ihr bei Spotify jetzt mal den Song Journey, Don't Stop Believing hören. Mega Song. So fühlen wir uns nämlich jetzt hier gerade. Wir laufen mal ganz vorne voran und ihr könnt ruhig hinterherkommen. Und wenn wir stolpern, sind wir eher, wir stolpern und dann könnt ihr quasi überlegen, ob ihr noch weitergehen wollt, ob ihr uns weiter folgen möchtet. Aber wir laufen mal ein bisschen voran, wenn das jetzt okay ist für euch, so technologisch und medienmäßig. Also Freunde, bis nächstes Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.